Tag 1, 2.9. Wir befinden uns am Zusammenfluss Würschnitz, Zwönitz zur Chemnitz. Zu hören ist Jan Weise vom Geschichtsverein Chemnitz, der einen Vortrag zum Zusammenleben von Mensch und Fluss im Chemnitzer Stadtraum hält. Des Weiteren spielt und fischt Daniele De Santis nach Klängen zwischen den Strömen. Sehr gerne, Chris. Herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Danke, danke, herzlich willkommen, liebe Leute. Könnt ihr mich alle gut verstehen von hier aus? Vielleicht oder kommt ihr vielleicht lieber ein Stück her? Aber die Location ist geil. Warum sich ausgerechnet hier an diesem doch recht überschaubaren kleinen Flüsschen sich überhaupt Menschen angesiedelt haben? Ich meine, die Chemnitz hat jetzt nicht unbedingt das Potenzial von Donau, von Themse oder vom East River, wo man sagen könnte, okay, das ist ein Fluss, der strahlt was aus, da siedeln sich Menschen an, schon allein des Transportweges. Aber trotzdem geht das in Chemnitz los und die Frage ist, warum? First recording under the river. Feed the river. In prähistorischer Zeit sieht es hier eigentlich so aus, dass die beiden Flüsschen, die hier aus dem Erzgebirge kommen, wie Zwönitz und Würschnitz, dann hier die Chemnitz bilden und in dem Talkessel, in dem sich heute die Stadt befindet, sich der Fluss verzweigt und mehr oder weniger diesen Talkessel formt. Mit zahlreichen Nebenarmen, ein sumpfiges, nasses, feuchtes, mooriges Geländer erzeugt, eigentlich nicht unbedingt. Ist der ideale Siedlung. Und dann weiter nördlich Richtung ja, dem heutigen Lunzenau, also Rochlitz-Lunzenau, dort in der Richtung, dann irgendwo Richtung Wechselburg ausläuft. Dennoch ist es so, dass hier höchstwahrscheinlich, das sagen wir mal um das Jahrtausend herum, die ersten Siedler anzutreffen sind. Also vorneweg ist es unwahrscheinlich. Wir haben aus der Jungsteinzeit und aus der Bronzezeit keinerlei relevante Funde darüber, dass sich hier im Vorerzgebirgsraum irgendwo dauerhaft Menschen ansiedeln oder auch nur durchgekommen sind. Es könnte sein, dass noch Funde auftauchen, aber das ist doch eher unwahrscheinlich. Und auch die Stadt Chemnitz, die ersten nennenswerten Ansiedlungen, werden urkundlich erst im Mittelalter, im 12. Jahrhundert, genauer gesagt in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erwähnt. Das Chemnitzer Benediktinerkloster, was auf dem Schlossberg durch Lothar III. Gegründet wird, das wird irgendwo 1136 gegründet. Und 7 Jahre später erhält der kleine Flecken, der sich unterhalb dieses Bergsprungs, wo sich das Kloster befindet, erhält dieser kleine Flecken Gebäude das Marktrecht. Und dieser kleine Flecken Gebäude nennt sich Locus Kamenitz. Der Locus Kamenitz, benannt nach dem Fluss, der dort entlang fließt. Die Kamenitz, das ist ein altsorbischer Begriff, ein slawischer Begriff für den Fluss, der nichts weiter aussagt wie steiniger Bach. Und da wir für diese Ortschaft dort in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts einen slawischen Namen verorten können, liegt es auch relativ nahe, dass, ohne dass wir davon nähere Erkenntnisse haben, aber schon vor dem 12. Jahrhundert hier in dieser Flusslandschaft, wenn man so will, slawische Siedler zumindest Stationen unterhalten. Das darf man sich jetzt nicht unbedingt als Ortschaft vorstellen. Da geht es wahrscheinlich eher um Gehöfte, da geht es um ein, zwei Häuschen, wenn man so will, wo vielleicht Wolfsjäger anzutreffen sind. Wolfsjäger finden wir gerade auch hier im Altchemnitzer Bereich, hier an Zwönitz und Würschnitz, definitiv in dieser Zeit. Und wahrscheinlich auch weiter flussabwärts, wo sich heute mehr oder weniger die Innenstadt von Chemnitz befindet. Davon haben wir relativ wenig Erkenntnisse, aber es liegt relativ nahe, weil die slawischen Ortsnamen, die hier die Stadt Chemnitz prägen, Gablenz beispielsweise, Glösa und eben auch der Fluss Chemnitz, dass diese slawischen Ortsnamen darauf hindeuten, dass hier vor der, na sagen wir mal, Besiedlung durch Franken vor allen Dingen im 12. Jahrhundert irgendwo eine kleine Ortschaft vorhanden war, die natürlich den Fluss genutzt haben und sich irgendwo hier aufgehalten haben. Das ist klar. Wichtig an der Stelle ist zu sagen, warum sollte man denn eigentlich überhaupt sich hier ansiedeln? Ich hatte ja vorhin erzählt, dass es sich um weitgehend sumpfiges Gelände handelt. Landwirtschaft ist hier nicht möglich, zumindest nicht wirklich. Das geht erst flussabwärts Richtung Hochlitz. Aber trotzdem siedeln sich hier Leute an. Wichtig ist, dass sich hier die Leute an sogenannten slawischen Altwegen ansiedeln. Die slawischen Altwege sind Handelswege, die ganz Mitteleuropa, aber hauptsächlich natürlich auch hier Sachsen von Ost nach West und von Nord nach Süd durchziehen und die möglicherweise sogar auf bronzezeitliche Handelswege zurückgreifen, obwohl wir davon nichts wissen, liegt das relativ nahe. Und diese Altwege in unserem Fall kreuzen sich hier, wo sich heute die Stadt Chemnitz befindet, ziemlich markant. Zum einen führt ein Weg von Osten nach Westen, nein, von Westen nach Osten vielmehr, das ist der Salzhandelsweg. Und der zweite Handelsweg kommt aus dem Böhmischen Becken, führt über den Erzgebirgskamm und führt weiter nach Norden. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, wie der Verlauf der Zwickauer und Dresdner Straße heute, beziehungsweise der Zschopauer und Leipziger Straße, wie wir sie heute kennen. Das ist ungefähr, ganz grob gesagt, die Ausrichtung auch von diesen slawischen Altwegen, wo sich genau hier Menschen ansiedeln, aus strategischen Gründen. Und weil diese Wege natürlich auch im Verlauf des Mittelalters weiter genutzt werden und ganz entscheidende Handelsrouten darstellen, wächst im 12., im 13., im 14. Jahrhundert die Stadt, die sich dann Kamenitz, Chemnitz nennt, massiv. Auch wenn hier keine Landwirtschaft betrieben werden kann, sind es natürlich die Händler und die Handwerker, die sich hier ansiedeln. 1357, also Mitte des 14. Jahrhunderts, erhält Chemnitz dann das sogenannte Bleichprivileg. Ein Bleichprivileg bedeutet, dass hier die Markgrafen von Meißen festlegen, dass in der Stadt Chemnitz Tuch gebleicht werden darf. Was bedeutet das? Textilverarbeitung, Textilherstellung ist natürlich für das Mittelalter ganz entscheidend. Es ist ein Gebrauchsgut, was überall genutzt wird, was verschleißt, was immer wieder neu produziert werden muss. Und deswegen ist die Textilherstellung natürlich ein ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor, gerade für mittelalterliche Städte. Und Chemnitz hat nur den Vorteil, dass es sehr wasserreich ist. Die Chemnitz wirkt zwar ziemlich beschaulich, hat aber relativ sauberes Wasser. Dazu kommen noch zahlreiche Bäche, die hier in Chemnitz in den Fluss münden, die wir heute leider nicht mehr sehen, aber dazu komme ich nachher noch. Den Gablenzbach beispielsweise, den Bernsbach in Bernsdorf, der Pleisenbach, der von Norden hereinkommt, der Kappelbach, der von Westen reinkommt, in Klöster. Der Mühlbach, der hinten reinkommt. Hier gibt es noch diverse Mühlbäche, ganz genau, wobei die nicht immer unbedingt natürlichen, sondern teilweise auch künstlichen Ursprungs sind, völlig richtig. Und die sorgen natürlich für eine entsprechende Wasserversorgung und gerade für die Textilindustrie ist Wasser von ganz entscheidender Bedeutung. Das Bleichprivileg bedeutet, dass sich Handwerker hier ansiedeln, die auf den weiten Auen im zentralen Raum, sagen wir mal, der heutigen Stadt Chemnitz, besonders dort so im Bereich des vorderen Kassbergs und dort, wo sich heute, sagen wir mal, der Seberplatz, die Markthalle befindet, dass dort Bleichpläne, Bleichwiesen angelegt werden, wo die großen Tuchbahnen ausgelegt werden und dann von der Sonne ihre weiße Farbe erhalten. Das geht am Anfang relativ gut mit Sonne, später kommt natürlich dann auch entsprechende entsprechende chemische oder künstliche Stoffe zum Bleichen dazu, Chlorkalk beispielsweise, die natürlich auch in der Zeit, also wenn wir auch vom Mittelalter reden, die den Fluss entsprechend in Mitleidenschaft ziehen und verseuchen. Feed the river. Feed the river. Feed the river. Feed the river. Feed the river. Feed the river. Feed the river. Und man sollte natürlich das Thema Umweltverschmutzung auch für das europäische Mittelalter nicht unterbewerten. Es ist natürlich hauptsächlich organisches Material, also sagen wir mal, die Fäkalien und die Abwässer aus den Handwerksbetrieben und aus den Wohngebäuden, die in den Fluss eingeleitet werden, ist ja ganz logisch. Aber zunehmend kommen dann eben auch mineralische Substanzen, kommen chemische Substanzen dazu, Chlor und so weiter und so fort, die natürlich den Fluss dann entsprechend flussabwärts zum, naja, einem ziemlichen Moloch, wenn man so will, verändern. Aber trotzdem, trotz allem bleibt der Fluss ganz entscheidend für die Stadt. Und es ist ja nicht bloß die Textilindustrie. Der Fluss wird natürlich auch für die tägliche Grundversorgung benötigt. Es siedeln sich hier Mühlen an, es werden Mühlgräben angelegt, die den Fluss oder die das Wasser des Flusses wegleiten, um Mühlen zum Mehlmahlen, Schneidemühlen und Sägemühlen zu betreiben. Ganz einfach, um die Grundversorgung sicherzustellen. Eine ganz entscheidende Mühle hier für die Stadt Chemnitz ist natürlich die Neumühle an der heutigen Georgstraße. Ich muss mal ein bisschen auch weiter vorgreifen für das, was im Laufe der Woche noch kommt, weil wir wollen jetzt die gesamte Geschichte des Flusses erkennen. Ja, die Neumühle an der Georgstraße, das Gebäude der ehemaligen Neumühle, können Sie heute noch erahnen, an dem Wohnhaus Georgstraße, Ecke Nordstraße. Dort, wo sich dieses Gebäude befindet, das basiert im Prinzip auf der historischen Neumühle, einer der wichtigen großen Mühlen im Besitz der Chemnitzer. Du meinst jetzt hier die Kneipe, oder? Nein, nicht die Kneipe. Wenn man über die Georgbrücke fährt, Richtung Promenadenstraße vor, dann ist an der Ecke Nordstraße, also auf der rechten Seite, ein großes Wohngebäude, was inzwischen auch saniert ist, im Stil der neuen Sachlichkeit inzwischen gehalten, was mehr oder weniger auf der historischen Neumühle basiert. Und diese Neumühle gehörte im Mittelalter der Familie Schütz. Sie kennen den Namen Heinrich Schütz, der sollte bekannt sein. Die Familie Schütz war einer der wichtigen Unternehmerfamilien des Mittelalters, so gewissermaßen die ersten Großindustriellen für die Stadt Chemnitz. Sie unterhielten zahlreiche Mühlen, aber beispielsweise auch im vorderen Kassberg, dort wo sich heute der Pfortensteg befindet, einen Kupferhammer, denn wenn wir von dem Mittelalter und von dem ausgehenden Mittelalter sprechen, dürfen wir natürlich auch nicht die Silberfunde im Erzgebirge vergessen, die auch für Chemnitz eine entsprechende Bedeutung haben. Seigerhütten werden auch bei Georgius Agricola in seinem Hauptwerk zum Bergbau erwähnt. Die historische Seigerhütte ist, archäologisch schwer zu ergründen. Man geht davon aus, weil man einzelne Funde hat, dass sie sich irgendwo im Bereich des Stadtparks dort befunden hat. Da gibt es ein paar Hinweise darauf, dass dort eine Seigerhütte sich befand, die auch Agricola beschreibt. Wie gesagt, die Familie Schütz unterhält 1477 einen Kupferhammer in der Nähe des heutigen Pfortenstegs, wenn man so will. Also auch hier wird natürlich die Wasserkraft genutzt. Und die Wasserkraft, die von dem Fluss ausgeht, ist natürlich ganz entscheidend. Die Mühlen werden betrieben, das ist klar. Aber mit beginnender Industrialisierung oder andersrum gesagt, mit der Industrialisierung, die aus England, dann sagen wir mal am Ende des 18. Jahrhunderts, frühen 19. Jahrhundert auch hier nach Sachsen schwappt, erhalten die Mühlen und natürlich die Wasserkraft, die nicht nur vom Fluss Chemnitz ausgeht, sondern aus sämtlichen Flüssen und Bächen des Erzgebirges, noch eine viel bedeutendere Position. Hier in Hartau befindet sich, das werdet ihr hoffentlich wissen, die zweite Maschinenspinnerei auf dem europäischen Festland. Die Gebrüder Hartau gründen mittels Industriespionage aus England, andere Geschichte, eine Maschinenspinnerei, die natürlich, als sie 1800 eröffnet wird, nicht mit Dampfkraft betrieben wird. James Watt entwickelt die Dampfmaschine zum funktionstüchtigen Gerät weiter, definitiv. Aber gerade hier in Sachsen ist es für die Unternehmer der Frühindustrialisierung ab Anfang des 19. Jahrhunderts alles andere als rentabel, in eine teure Dampfmaschine zu investieren und viel Geld für Rohstoffe, für die Rohstoffe zur Befeuerung vor allen Dingen, für Steinkohle oder Braunkohle, für Metall, für alles Mögliche auszugeben, was ein Heidengeld kostet, was sich kaum ein Unternehmer leisten kann. Viel sinnvoller ist es doch, die schon ohnehin vorhandene Wasserkraft zu nutzen und damit die Fabriken und die Mühlen und alles Mögliche zu betreiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade im frühen 19. Jahrhundert. Erst in dem Moment, wo Rohstoffe und Material und Technologie günstiger werden, entwickelt sich dann daraus die dampfbetriebene Mechanisierung, wenn man so will. Aber am Anfang ist es eben hauptsächlich die Wasserkraft, die auch hier für Chemnitz ganz entscheidend ist. Thank you. Können Sie mal ganz kurz gucken, ob ich an der Stelle nicht noch irgendwas vergessen habe? Es hängt ja alles mit dem Fluss und den anliegenden Gewässern zusammen. Denn die entscheidende Frage ist ja, was ist zum Beispiel mit der Trinkwasserversorgung? Wie sieht es damit aus? Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass schon im Mittelalter der Fluss gerade flussabwärts, für Trinkwasser nicht mehr unbedingt geeignet ist. Trinkwasser wird hauptsächlich aus den Bächen, die den Fluss mit speisen, gerade hier im Chemnitzer Raum, wird das Trinkwasser gewonnen für die Stadt. Eine effektive Trinkwasseraufbereitung kennen wir natürlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Das ist völlig klar. In dem Moment, wo im 19. Jahrhundert die Stadt massiv wächst, die Abwässer mehr oder weniger überhand nehmen und der Bedarf an Trinkwasser riesengroß wird, wird auch langsam klar, dass die Zustände so nicht mehr haltbar sind. In Heinersdorf wird allerdings erst 1916, noch während des Ersten Weltkriegs, die erste Kläranlage für die Stadt Chemnitz eröffnet. Vorneweg ist es dann tatsächlich so, dass trotz, dass es einige Versuche in verschiedenen Bereichen entlang des Flusses gibt, Klärmöglichkeiten oder irgendwie Abwasser in irgendeiner Weise aufzubereiten, verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, erst 1916 eine Kläranlage für die Stadt Chemnitz errichtet wird. Der Schadstoffgehalt, ich hatte das nochmal im Vorhinein kurz nachgelesen, für den Fluss im 19. und frühen 20. Jahrhundert ist mit heutigen Mitteln gar nicht mehr zu begreifen. Also es ist hochgradig gesundheitsschädlich und das, was hier drinnen lebt, sind eigentlich bloß noch Mikroorganismen, die mit einer derartigen Verseuchung klarkommen. Ist ja auch logisch, denn hier am Fluss siedeln sich nicht nur an der Chemnitz, sondern auch an den entsprechenden Bächen, die in Chemnitz speisen. Siedelt sich die Textilindustrie, nicht nur die Textilindustrie, auch die Maschinenindustrie, alles was die Industrialisierung im 19. Jahrhundert ausmacht, siedelt sich dort an. Wir haben hier gerade in Alt-Chemnitz einen industriellen Standort, wo wir auch heute noch die Überreste davon erkennen. Ich meine, hier vorne an der Schulstraße sehen wir die Fabrikhallen von ehemals Germania, auch wenn die sich eigentlich woanders befanden, in Innenstadtnähe, aber trotz allem entwickelt sich gerade der Ortsteil Alt-Chemnitz vom Waldhufendorf, also vom mittelalterlich geprägten kleinen Örtchen, wenn man so will, relativ zügig zur Industrievorstadt. Und wenn Sie heute mal die Allerberger Straße reinlaufen und dort mal linker Hand gehen zur Paul-Kruner Straße, dann sehen Sie, dass an manchen Stellen noch diese Hinweise auf dieses ehemalige Waldhufendorf. Denn die heutige Paul-Kruner Straße ist eigentlich das, was im Mittelalter, wenn man so will, die Altchemnitzer Hauptstraße darstellt. Nicht die Allerberger Straße, sondern eben genau die Paul-Kruner Straße. Und an der Zwickauer Straße ist es natürlich nicht anders. Der Kappelbach speist dort, fließt dort die Chemnitz, fließt dort entlang und speist dann Stadtzentrum die Chemnitz. Und auch dort siedelt sich die Industrie an. Mit den entsprechenden Folgen, dass der Kappelbach natürlich auch in regelmäßigen Abständen seine Farbe wechselt. Und das im Prinzip bis zu DDR-Zeiten. Das ist klar. Coca-Cola. Beherrscht die Welt. Water, wenn du also Durst hast, there is no water, bist du schlecht gestellt in der Coca-Cola Welt. Du schlecht gestellt. Coca, Coca, Coca, Cola beherrscht die Welt. Von Norden her, mit dem Pleißenbach, sieht es ein bisschen anders aus. Denn die Benediktiner, um jetzt nochmal den Exkurs ins Mittelalter zu machen, denn die Benediktiner auf dem Schlossberg haben natürlich auch entsprechenden Wasser- und vor allen Dingen Nahrungsbedarf. Ein ganz entscheidender Punkt für die Grundversorgung eines Klosters ist natürlich der Fischfang. Das hat was mit den Fastenregeln zu tun und der Tatsache, dass Fisch kein Fleisch ist. Und alles, was im Wasser keine vier Füße hat, gewissermaßen auch zur Fastenzeit gegessen wird. Und deswegen wird natürlich relativ zügig auch der Pleißenbach, der von Norden Richtung Chemnitzfluss fließt, unterhalb des Schlossbergs, unterhalb des Benediktinerklosters angestaut und zum Fischteich verwandelt. Also das, was wir heute als Schlossteich kennen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen. In Rabenstein draußen gibt es ebenfalls Fischteiche und in Furth, an der Chemnitztalstraße, wo wir heute die Gewerbeansiedlung Dammweg, Fischweg haben, der Name sagt es bereits, befanden sich ebenfalls im Mittelalter die Fischteiche des Benediktinerklosters. Deswegen der Name Fischweg und deswegen auch der Name Dammweg. Also kann man sich intervenieren? Bitte? Weil du gerade sagst, Paul-Kruner Straße, ne? Ja. Was früher die was jetzt die Anneberger Straße ist, ne? Also jetzt ja Stallgruber und Netto und unweit davon, na, etwas unterhalb. Ich weiß aber, das war in den 80er Jahren, ich mal, muss man dort eine Wasserleitung legen und dann bist du im Flusskies. Na, weil ganz entscheidend. Durfte ja schon mehr andern, da darf es ja nicht mehr. Ganz genau. Zu gebastelt, aber vollkommen richtig. Das ist genau der Punkt. dass also, der Fluss. Sorry. Nee, alles gut. Das ist ja genau, das ist auch ein gutes Stichwort an der Stelle. Das ist nämlich genau der Punkt, dass im Zuge dieser intensiven Nutzung dieses Flussraums und dem Wachsen der Stadt natürlich der Fluss aus seinem natürlichen Verlauf gedrängt wird und in den heutigen Verlauf mehr oder weniger gezwängt. Und wenn wir uns die archäologischen Funde anschauen, dann finden wir überall hier den Flusskies und die Überschwemmungsgebiete. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit die Grabungen am heutigen Getreidemarkt, wo jetzt der große Wohnblock steht. Und dort befinden sich in den unteren Bodenschichten natürlich der Flusskies, der auf die Überschwemmung durch den Fluss Chemnitz hinweist. Das ist ganz klar. Also wie gesagt, wir befinden uns ja hier in einem mehr oder weniger durchfeuchteten, sumpfischen Gebiet. Und erst im Laufe der Besiedlung der Stadt und des Ausbaus der Stadt entsteht dann, sagen wir mal, das Flussbett des Flusses Chemnitz, so wie wir es heute kennen. Und wenn man sich beispielsweise mal den Flusslauf an der Markthalle und am Seberplatz anschaut, dann fällt auf, dass er doch sehr gerade fließt. Es ist natürlich niemals ein natürlicher Flusslauf gewesen, sondern er ist im Zuge des Ausbaus der Stadt und der Industrialisierung ein Stück weit vom Zentrum Richtung Kassberg gerückt und wurde dort entsprechend eingezwängt. Genauso wie die Überdeckelung der Chemnitz am heutigen Falkeplatz, die im frühen 20. Jahrhundert entsteht, oder die Verröhrung der jeweiligen Chemnitzer Bäche, wie der Gablen, des Gablensbachs, des Bernsbach. Ich will ja nochmal zum Neumühlenmeer zurückkommen. Ich will jetzt bloß nochmal das mit den Überschwemmungsgebieten sagen. Dass das natürlich im archäologischen Fund überall auftaucht und dass natürlich auch die Überschwemmungen im Mittelalter an der Stelle nicht aufhören. Also der Illusion sollte man sich nicht hingeben. Es gibt beispielsweise einen Grund, warum die Bierfässer der Chemnitzer Brauereien im Stadtzentrum im Mittelalter in den Gewölben des Kassbergs lagern. Ganz einfach deswegen, weil die Keller innerhalb der mittelalterlichen Stadt, also im Stadtzentrum, einfach viel zu überschwemmungsgefährdet und zu feucht sind, als dass man dort in irgendeiner Weise irgendwas dauerhaft lagern könnte. Also wie gesagt, das sollte man an der Stelle nicht vergessen und das wird natürlich aber erst mit Trockenlegung dann im 19., 20. Jahrhundert etwas besser. Aber das mit dem Chemnitzfluss soll wieder leben, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ich will kurz was zum Neumühlenwehr noch sagen und da komme ich gleich an der Stelle drauf. Weil das nämlich ein wichtiger Punkt ist. Ich hatte ja gesagt, einer der größten Mühlen mit Schneidemühle und mit allem drum und dran seit dem Mittelalter. Und dort an der Stelle, wo sich heute das Wehr befindet und wo bis im Prinzip in die 90er Jahre der Chemnitzfluss angestaut wurde, befand sich schon immer das Wehr. Und der Chemnitzfluss wurde an der Stelle, also im Prinzip hoch bis zur, na sagen wir mal, bis zum Pfortensteg und bis zur Zwickauer Straße fast, schon seit dem 16. Jahrhundert angestaut. Einfach aus praktischen Gründen, um eben die Mühle zu betreiben, um das Wasser der Chemnitz dort besser nutzen zu können. Und 1893, also Ende des 19. Jahrhunderts, mit steigendem Energiebedarf, wird am Neumühlenwehr, dort ein Stück flussabwärts, wo sich heute die Kälteaufbereitung befindet, das Chemnitzer Elektrizitätswerk errichtet. Damals von Siemens und Halske auch betrieben, noch nicht im Besitz der Stadt Chemnitz, muss man sagen, sondern im Besitz der Firma Siemens. Das Elektrizitätswerk ist natürlich an der Stelle auch auf das Flusswasser der Chemnitz angewiesen. Einfach um die Energieversorgung runterzukühlen, um entsprechend die Kühlmöglichkeiten für die Stromaggregate zur Verfügung zu stellen. Und deswegen wird natürlich dann 1928/29 das historische Wehr, was schon mehr als überaltert ist und bis, wie gesagt, 29 noch aus Holz bestand, dann durch den repräsentativen Bau, den wir heute dort sehen, ersetzt. Eine moderne Wehranlage, die die Chemnitz dort aufstaut, im Prinzip bis zur Zwickauer Straße hinweg und genügend Kühlmöglichkeiten für das Elektrizitätswerk zur Verfügung stellt. Mit abgezweigten Gräben, die dann in diese Richtung gehen. Es gibt wunderschöne Abbildungen daraus, wie auch der Chemnitzfluss in dieser Zeit mit dem Bau des Elektrizitätswerks und dem Ausbau des Werkes dann, wie der Fluss Chemnitz dort begradigt wird, wie die Uferböschungen, die wir heute dort sehen, so zwischen Hauboldstraße und was läuft dort, der Radweg läuft dort ein bisschen lang, also die Kälteaufbereitung, wie dort die Chemnitz neu gestaltet und ja, in ihr neues Flussbett, wenn man so will, gezwängt wird. Das passiert im frühen 20. Jahrhundert. Und das Elektrizitätswerk ist in dieser Form bis 1969 aktiv. 1969 und danach entsteht das Heizkraftwerk Nord. Die Energieversorgung wird anders geregelt. Und eigentlich ist das Wehr an der Stelle und das Anstauen der Chemnitz an dem Ort gar nicht mehr notwendig. Die Kältegewinnung entwickelt sich eben genau dann, in dem Moment, wo das alte Elektrizitätswerk ab 1969 abgerissen wird und man sich überlegt, wie man eigentlich das Gelände weiter nutzt. Und der Gedanke lag relativ nahe, und man sollte natürlich auch zu DDR-Zeiten solche Sachen nicht unterschätzen, dass die Chemnitzer öffentlichen Gebäude, das Hotel am Hotel Chemnitzer Hof, die Universität, verschiedene andere Einrichtungen, Hotel Moskau, vor allem die Hotels und gastronomischen Einrichtungen, mit Kälte versorgt werden müssen. Und überall, sagen wir mal, eine dezentrale Kälteversorgung in den Gebäuden unterzubringen, erschien wenig lukrativ und sehr kostenintensiv. Also hat man an dieser Stelle des ehemaligen Elektrizitätswerks ein Fernkältewerk, ein Fernkältenetz errichtet, was für die damalige Zeit für Deutschland ein ziemliches Novum war, weil es gab nur eine zweite weitere Stadt, die ich jetzt allerdings nicht im Kopf habe, die ein Fernkältenetz unterhält und was im Prinzip bis heute genutzt wird. Und das Wasser der Chemnitz konnte ab 1969 dann zur Fernkälteerzeugung weiterverwendet werden. Deswegen war das Neumühlenwehr dann im Prinzip auch bis 1990 aktiv und wurde regelmäßig genutzt. Erst mit technischen Neuerungen nach der Wiedervereinigung und der anderen Kälteaggregate wurde dann der Betrieb des Wehres und das Anstauen des Chemnitzflusses dort genau an der Stelle eingestellt. Und da stand natürlich dann die Frage im Raum, was macht man mit dem Wehr? Oder kann man das vielleicht anders nutzen? Thank you. Plakat, was heute als Kunstaktion dort hängt. Ich weiß nicht, ob es noch hängt oder ob es inzwischen abgebaut ist. Das soll eigentlich nochmal auf die Situation vor 34 Jahren hinweisen. Als nämlich der Chemnitzfluss keinesfalls so sauber war, wie wir ihn heute hier sehen. Oder wie wir ihn flussabwärts auch sehen. Sondern eine Kloake, genauso wie im 19. Jahrhundert war, mit massiver Verschmutzung und natürlich mit der entstehenden Umweltbewegung, sich dort auch in der entsprechenden Protest manifestiert hat. Das Neumühlenwehr als solches ist dann vielfach diskutiert worden, was könnte man machen, wie könnte man es weiter nutzen, staut man den Fluss wieder an, immerhin hat man ihn im Prinzip seit dem Mittelalter angestaut und jetzt mit der Öffnung des Wehres kamen natürlich auch die ganzen Bausünden zum Vorschein, die sich im Prinzip entlang des Chemnitzflusses bis zum Falkeplatz da aufgetan haben. Schlussendlich nach dem Hochwasser 2002, dem knappen Vorbeischrammen der Überflutung dort in dieser Region, hat man sich dann entschieden, 2003 das Wehr komplett stillzulegen, die Klappen aufzumachen, sie zu verankern, das Wehr zu sanieren und es als technisches Denkmal nach wie vor im Stadtbild zu belassen, aber eben nie wieder seiner eigentlichen Nutzung zurückzuführen. Aber man hat also auch Fischbrücken eingebaut? Na, also, ja, ganz genau. Fischbrücken sind im Nachhinein dazugekommen. Weil das haben ja hier wirklich schön massiv. Zweifellos. Fischeinfluss, was wir früher nicht hatten. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Und auch die Begrünung des Flusses, und das sollte man natürlich an der Stelle nicht vergessen, ist ja keine Erfindung des, sagen wir mal, des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Schon mit der wachsenden Stadt während der Industrialisierung überlegen sich natürlich die Chemnitzer Stadtbauräte und die Chemnitzer Oberbürgermeister, wie man eine grüne Oase, wie man eine grüne Lunge für die sich industrialisierende Stadt Chemnitz schaffen würde. Landschaftsarchitekt Otto Werner, jetzt muss ich ganz kurz gucken, fängt ab 1909 an. Hier an der Treffortbrücke, Stück abwärts Annaberger Straße, mit der Anlage eines Parks. Zuerst geht es darum, private Grundstücke nicht zu enteignen, sondern das sind vielmehr Geschenke von privaten Eigentümern, um dort darauf auf diesem Gelände dann parkähnliche Anlagen zu errichten. Und dann geht es natürlich flussaufwärts weiter an der Annaberger Straße. Und ab 1909 im Prinzip bis in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wird der Stadtpark, der heutige Stadtpark am Chemnitzfluss nach englischem Vorbild angelegt. Der Fluss wird an der Stelle nicht wieder komplett in sein altes Bett überführt. Es ist natürlich trotzdem eine landschaftsgestalterische Maßnahme. Das sollte man nicht vergessen. Also auch wenn das dort am Stadtpark alles so schön natürlich aussieht, ist es eine Landschaftsgestaltung und kein natürliches Flussbett. Das sollte man nicht vergessen. Und diese Landschaftsgestaltung entlang des Chemnitzflusses, die wird dann tatsächlich auch zu DDR-Zeiten weitergeführt. Denn man überlegt sich natürlich, was macht man gerade an der Chemnitz mit den vielen Freiflächen, die während der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Gerade im Verlauf der heutigen Theaterstraße, so zwischen Zwickauer Straße und Pfortensteg, muss man sich vorstellen, stehen vor dem Krieg überall Gebäude. Da stehen überall Industriegebäude. Der gesamte Flusslauf ist gesäumt von Industrie, die ist im Zweiten Weltkrieg zerstört und zu DDR-Zeiten fängt man an, dieses Gebiet zu renaturieren und zu diesem Grünstreifen umzuwandeln, den wir heute kennen. Im Prinzip war der Grundgedanke eigentlich, den Stadtpark weiter Richtung Innenstadt zu führen. Das hat nur bedingt funktioniert, aber natürlich auch mit der Aufdeckelung der Chemnitz an der Deutschen Bank und dem Parkstück dort ist auch hier eine weitere Fläche entstanden. An der Bäckerstraße sollte schon in den 20er Jahren ein weiterer Abschnitt des Stadtparks entstehen. Das ist allerdings dann nie realisiert worden. Thank you. wenn wir uns den Flusslauf heute gerade flussabwärts Richtung Glösa und dann natürlich Richtung Markersdorf anschauen, mit dem neu ausgebauten Chemnitz-Talradweg, ist die Begrünung des Flusses und die Renaturierung des Flusses eigentlich doch schon ziemlich weit fortgeschritten. Aber bitte. Man macht jetzt das Flussbad. Ja? Also man baut eine kurzmäßige Brücke drüber und. Naja, neu eher nicht, sondern man. Ja, versucht zu rekonstruieren. Ja? Früher war ein separates Bad und das Flussbad. So, man baut eine Riesenbrücke hin mit ein paar Steinen rein, dass man ins Wasser einsteigen kann. Ja, hat auch Rotalgen, ein paar Wolle drüber reden. So, ich verstehe es nicht. Das war einfach zu viel Kohle für irgendwas, was es früher schon mal gab. Zum Abschluss dieser kleinen Geschichte, wir haben es ja jetzt schon fast um 8, will ich euch trotzdem noch mal was vorlesen zur Sagenwelt. Zur Sagenwelt im Chemnitztal und zu den Sagengestalten, die hier am Fluss sich in prähistorischer Zeit, vielleicht auch in mittelalterlicher Zeit, bis ins 19. Jahrhundert zu finden waren. Und zwar habe ich hier einen kleinen Abschnitt, das dauert nicht lange, das sind jetzt vielleicht noch mal 5 Minuten, von dem Regionalhistoriker, von dem Heimatkundler Emil Müller aus Ködensdorf, der 1927 in der Zeitschrift Aus der Heimat für die Heimat etwas über die Nixen oder den Nix im Chemnitztal berichtet hat. Also es geht jetzt nicht um die Stadt Chemnitz, sondern es geht natürlich flussabwärts um das Gebiet heutigen Schwarzertal, Ködensdorf, dort in der Richtung, wo die großen Felsblöcke sowieso schon eine mythologisch aufgeladene Bedeutung haben. Und was das eigentlich damit zu tun hat. Von den Sagengestalten unserer Vorfahren hat sich in unserer Gegend neben der des Drachens das geheimnisvolle Wesen des Nixes mit am längsten erhalten. Noch zu den Zeiten unserer Großeltern war der Glaube an den Nix oder Wassermann weit verbreitet. Man dachte sich denselben als bösen Geist, als Bewohner der Bäche, Flüsse und Teiche und stellte sich die Erscheinung als einen zwergenhaften, ältlichen Mann mit Vollbart vor. Es gab aber auch Nix-Mädchen. Diese zeichneten sich durch hohe Schönheit aus und erschienen manchmal zu Spiel und Tanz der Bevölkerung. Eine Sage wird aus Ködensdorf überliefert, danach sollen einst im alten Erbgericht am Kirschweihtage Nix-Mädchen teilgenommen haben, die versuchten, Jünglinge zu umgarnen und sie in ihr nasses Element zu locken. Man erkannte die Wasserjungfrauen aber rechtzeitig an dem nassen Saume ihrer Kleider. Auf Flur Reizenhain, also nicht Reizenhain im Erzgebirge, sondern unten bei Ködensdorf, auf Flur Reizenhain deuten Flurnamen noch heute die einstige Anwesenheit des Nixes an. So heißt noch heute ein Flusssteig über die Auwiesen der Nixensteig. An der Eisenbahn, wo sich ein verfallener Steinbruch befindet, liegen die Nixenlöcher. Allgemein bekannt war die Absicht des Nixes, kleine Kinder zu rauben. Aus Taura und Markusdorf berichten Sagen von versuchten Räubereien des Wassermanns. Auch in Moosdorf trieb der Nix sein Wesen. Von dort kam mir durch Zufall eine Sage zu Ohren, die hier mitgeteilt sei. Ein Moosdorfer Einwohner hatte einst im Walde zu tun, welcher an die sogenannte Ochsenwiese angrenzt. Genannte Wiese zog sich am linken Chemnitzufer hin und heute erheben sich dort die Gebäude der Moosdorfer Zwirnfabrik. Der erwähnte Einwohner sah nun, als er zufällig nach dem Fluss blickte, plötzlich den Nix aus den Fluten steigen und sich ans Ufer begeben. Neugierig schlich der Beobachter, gedeckt vom Walde, möglichst nah heran, um die Erscheinung zu belauschen. Zu seinem größten Erstaunen sah er, wie sich der Nix mit Wäschestücken zu schaffen machte und dieselben auf der Wiese auszubreiten suchte. Bei dieser Beschäftigung sprach der Wassermann immer zu sich selbst die Worte: Hier ein Fleckchen und da ein Fleckchen. Eine Weile sah der Beobachter dem Treiben zu, dann beschloss er sich, einen Spaß zu erlauben. Als sich der Nix wieder bückte und dem Moosdorfer Mann den Rücken zukehrte, sprang der Lauscher schnell hervor und mit den Worten "und da auch noch ein Fleckchen" versetzte er dem Wassermann einen leichten Schlag mit der Hand. Zornfunkelnd sah ihn der Nix an und Verwünschungen ausstoßend verschwand er im Flusse. Leichtsinnigerweise hatte sich der Mann am Nix vergriffen und er sollte das schwer büßen. Mit schlotternden Knien wankte er seinem Heime zu, wo ihn ein schweres Fieber aufs Krankenbett warf. Nur mit Mühe entging er dem Tode. Es sei hier noch vermerkt, dass nach dem Volksglauben dem Nixe nur mit einer gegabelten Haselrute entgegengetreten werden durfte. Wer dies unterließ, setzte sich großer Gefahr aus. Dies musste auch eine Taurer Magd erfahren, die nur durch die Künste des damaligen Pfarrers Richter gerettet werden konnte. Hingegen geschah dem Taurer Müller nichts, der in Reizenhain den Nix jämmerlich schlug, eben weil der Müller die geheimnisvolle Haselrute benutzte. Also merke, wenn wir wieder mal im Schwarzertal unten baden gehen, immer eine Haselrute mitnehmen. Obacht vor dem Nix. Vielen Dank. Feed the river. Yes, I will.